Zweites Kapitel, die Beziehung zwischen dem Namen und der Form. Ist es wichtig, bei der Wiederholung des Namens sich die Form Gottes im Geiste zu vergegenwärtigen? Eigentlich sind der Name und Gott untrennbar. Aber der Name existiert schon vor der Form und überlebt nach der Form. Der Name füllt die Form. Der Name übersteigt Zeit und Raum. Der Name ist transzendental. Der Name ist die höchste, absolute Realität. Es ist gut, bei der Wiederholung des Namens sich die Form im Geiste vorzustellen. Bei der Meditation des Namens bleibt die Form Gottes im Gemüt verborgen. Wenn wir an irgendeine Person denken, die wir gut kennen, kommt die Form zuerst vor Augen und erst dann kommt der Name. Wenn wir die Person aber nicht kennen, kommt der Name zuerst und dann die Form. Gottes Form kennen wir nicht, wir kennen aber seinen Namen. Wenn wir den Namen Gottes intonieren, haben wir Gott im Gedächtnis. Diese Erfahrung haben wir schon. Abgesehen davon hat Gott keine bestimmte Form. In den zahlreichen Gotteshäusern darf man Gott verschiedene Formen geben. Zum Beispiel in hinduistischen Tempeln sind einige Figuren aus Marmor, andere aus Sandelholz, einige sind klein, andere sind groß, aber alle Figuren stellen Gott dar, so wie in der christlichen Religion Gott in Gemälden dargestellt wird. Gott heißt das absolute, höchste Dasein und dies ist wirklich formlos. Du kannst ihm eine Form geben, wie du dir es dir vorstellst. Wir können ihm irgendeine Form geben und über diese Gottesform können wir meditieren. Der Name präsentiert unzählige Formen Gottes. Alle Formen stehen für den einzigen, allerhöchsten Gott. So empfehle ich dir, dauernd an den Namen zu denken und mit Liebe zu intonieren, so wirst du bestimmt von Gott gesegnet.